fordert Fährte nun auf hochbeladenen Wagen ein. Kaum fasst der beiden Scheune Raum, was ihm sein Feld hervorgebracht. Sein heitres Auge blickt umher, es misst den aufgetürmten Segen ab, und Freude strömt in seine Brust.